Die Körperregion des Anahata Chakras ist die Herzgegend und liegt hinter dem Sushumna. Im Kundalini-Yoga wird Sushumna als die Energieleitbahn bezeichnet, die annähernd der Wirbelsäule folgt. So entspricht Anahata Nada den Schwingungen von Prana, der vitalen Lebensenergie, die aus dem Herzen kommt. Die Herzgegend wird auch als das emotionale Zentrum verstanden. Die Elementezugehörigkeit des Anahata Chakra ist Luft. Seine Farbe ist grün. Yantra, die Diagrammgestalt im Hinduismus, die auch zur Meditation verwendet wird, ist für das Anahata Chakra ein Hexagon, ein gleichmäßiges Sechseck. Wie wir aus dem Verständnis zur Kundalini, zur Körperenergie erfahren haben, unterscheidet man drei Arten von Energielevels. Auf dem mittleren Energieniveau beginnt die Wahrnehmung von Klang, der einer Flöte, dem Summen einer Biene, einer Handglocke oder ähnlich einem Donner. Für den inneren Klang unterscheidet man insgesamt 10 Klangformen, die man im Zustand der Meditation bei einem beruhigten Geist hören kann. Je nach Tagesform wird der ein oder andere Klang wahrgenommen. Dabei nimmt man physisch den Körper nicht mehr wahr. Man empfindet weder kalt noch warm. Es gibt keine Freude und auch keinen Kummer. Im Sinne des Nada-Yogas wird uns nun eine Meisterschülerin von Amir Khan unserem individuellen inneren Klang vielleicht etwas näher bringen. Kankana Banerjee stammt aus Kolkata. Im zarten Alter von 7 Jahren entdeckte Amir Khan das musikalische Talent der kleinen Kankana und nahm sie unter seine Obhut. Man schrieb das Jahr 1955. Seit dem Ableben ihres Lehrers und Mentors im Jahre 1974 ist Kankana Banerjee auf den internationalen Bühnen als Botschafterin der indischen Klassik im Stile der Indogarana unterwegs. Wir hören Kankana Banerjee mit dem Raga Darbari, den auch schon Amir Khan in 9 Versionen aufgenommen hatte. Raga Darbari oder Darbari Kannada hat seinen Ursprung in der südindischen Klassik. Darbari wurde im 16. Jahrhundert am Hofe des Mughalherrschers Akbar von Mian Tansen eingeführt, dem Begründer der nordindischen Klassik. Raga Darbari wird zur frühen Nachtstunde gespielt. Tana tana de, tum tana na na yaar man Man regelmäßig die Meditation, bringt sie uns Schritt für Schritt näher zu uns selbst, zu unserem wahren Ich, zu Atman. Es ist ein Sanskrit-Wort und steht für das höhere Selbst. Atman führt uns zu dem Göttlichen, zu Brahman und zu Atmabhav. Brahman ist der Ursprung des Universums und Atmabhav ist das Einswerden von uns selbst mit allen Menschen. Das mentale Training durch Yoga verhilft uns also auch dazu, unsere Mitmenschen als Individuum besser zu akzeptieren und unsere Lebensumstände. Lassen wir es einen indischen Mönch, einen Swami, selbst sagen. Swami Maheshwarananda ist ein Vishwaguru. Dieser spirituelle Titel wurde ihm in Indien im Jahre 2001 verliehen. Swami Maheshwarananda zu Anahatananda. Anandoham Anandoham, Anandam, Brahmanandam. The supreme bliss of the Supreme One is myself. I am the bliss. I am the bliss. I am the supreme bliss. Om Soham. Das Chanten des Soham-Mantras ist für den Anfänger sehr einfach und wirkungsvoll. Bewusstes Ein- und Ausatmen. Die Vorstellung des Klangs von So und Ham ohne lautes Aussprechen bewirkt eine innere Befreiung, wirkt antidepressiv und verhilft zu einer ausgeglichenen Stimmung. So Ham bedeutet ich mir selbst. Es ist ich und er ist ich. Der Begriff Mantra setzt sich aus Man und Tra zusammen. Sinngemäß ist ein Mantra ein Tool für den Geist. Einzelne Silben oder Verszeilen werden gesungen, immer wiederholt, lösen sie Schwingungen in unserem Körper aus und setzen Energien frei. Nochmals Swami Maheshwarananda aus seinem Unterricht mit einer Aufnahme vom 23. Dezember 2008 in Jaipur und einem kurzen Beispiel zum Chanten eines Mantras. Anandoham Anando Anandam Brahmanandam Anandoham Anando Anandam Brahmananda Anandoham Anando Anandam Brahmananda Ananda. Durch das Chanten von Aum soll der höchste Bewusstseinszustand erreicht und das maximale Energielevel von Kundalini freigesetzt werden, um sich mit Shiva zu vereinigen. Shiva ist im Hinduismus die höchste Gottheit, der Erschaffer und Zerstörer zugleich. Es gibt sehr unterschiedliche Formen von Mantren. Das sind die Heilmantren und die für jeden Einzelnen individuell abgestimmten Mantren. Es sei hier vermerkt, dass das laute Chanten, wie es häufig in Massenveranstaltungen demonstriert wird, nicht der eigentliche Weg zum inneren Klang ist, zu Anahatananda. Der innere Sound, ohne dass ein Ton von außen erzeugt wird, ist in der höchsten Meditationsstufe erfahrbar, in Stille. Für Sadhana, die Praxis des Meditierens, als eine Methode der Transformation vom unreinen in den reinen Zustand, ist das Mantra-Yoga gewiss geeignet. Mit dem Chanten von Mantras kann Anahatananda erweckt werden. Anahatananda ist der Klang des schwingenden Kerns im Atom. Jede Bewegung in unserem Körper erzeugt diesen Ton. Man hat sich der Idee des Chantens auch in der Liedform angenommen. Wir hören nun Jagjit Singh mit einem Mantra-Lied, einem sogenannten Gayatri-Mantra. Jagjit Singh war der große Meister des Gussels. Der König des Gussels, wie man Jagjit Singh in Indien nannte, verstarb am 10. Oktober 2011. Zur Poesie der Gussels, von der sich auch Goethe inspirieren ließ, haben wir bereits eine Sendung präsentiert. Sie finden sie in unserem Archiv zum Nachhören und Nachlesen. Nun aber Jagjit Singh mit einem Gayatri Mantra. Es soll Ihnen ein Klangbeispiel geben. Sucht man aber ein ganz persönliches Mantra, begibt man sich lieber in einen Meditationsunterricht unter Anleitung eines erfahrenen Lehrers. Nach einer gewissen Zeit des Kennenlernens wird dieser Lehrer einem ein ganz persönliches Mantra mit auf den Weg geben. Om Bhurbhuvasva Tat Savitarvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Nah Prachodayat Savitarvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Nah Prachodayat Om Bhurbhuvasva Tat Savitarvarenyam